Kundgabe 2525. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.10.1942. Mission. Ausführen mit göttlicher Kraft. Jede Mission für Gott erfordert als erstes eine Bereitwilligkeit. Denn sie ist zumeist eine solche Aufgabe, die von dem Menschen Überwindung seiner selbst verlangt, die also nur ausgeführt werden kann, wenn der Mensch sich dieser Anforderung bewusst ist und dennoch den Willen dazu hat. Für Gott eine Mission auszuführen, wird immer einen Kampf mit der Welt bedeuten. Und deshalb gehört Mut und Entschlossenheit dazu, die der Mensch aufbringt, wenn er Gott liebt, also ihm dienen will. Doch nur wenige Menschen wollen ihm bewusst dienen, denn nur wenige Menschen entsagen der Welt. Und der Kampf mit der Welt wird ihnen dadurch leichter. Solange der Mensch sich von der Welt gefangen nehmen lässt, ist es ihm nicht möglich, sie zu bekämpfen. Das heißt, nur wer die Welt verachtet, empfindet den Kampf nicht so schwer, weil er gern darauf verzichtet, was die Welt ihm in diesem Kampf nimmt. Doch der Wille des Menschen, Gott zu dienen und also die Mission zu übernehmen, wird von Gott überreich gelohnt, insofern, als ihm Kraft vermittelt wird im Kampf wider die Welt. Und darum braucht er nicht zu fürchten, unfähig zu sein, denn der Wille macht ihn auch fähig. Das Wirken Gottes durch einen ihm sich hingebenden Menschen wird offensichtlich in Erscheinung treten. Doch niemals wird ein Mensch Außergewöhnliches leisten können, der seinen Willen Gott vorenthält. Es wird niemals ein Mensch genötigt werden, zu kämpfen für Gott und gegen die Welt, der sich nicht freiwillig dazu erbietet. Die aber den Willen haben, den göttlichen Willen zu erfüllen, die sich also Gott unterstellen und sich ihm als Werkzeug anbieten, die werden erfasst werden von seiner Kraft und Gnade, so sie ihre Mission beginnen sollen, so sie für Gott eintreten sollen vor der Welt. Sie werden keinem Zweifel mehr unterliegen, was sie tun oder reden sollen. Sie werden handeln aus sich heraus und im Gefühl, so und nicht anders handeln zu müssen. Sie werden nicht ängstlich oder kleinmütig sein. Sie werden ohne Widerstreben der inneren Stimme folgen, die sie lenkt und leitet und ihnen das zu denken eingibt, was recht ist vor Gott. Die freiwillige Hingabe an Gott sichert ihnen die Gnade Gottes. Und Gnade Gottes ist Hilfe in allen Dingen, auf allen Wegen und zu allen Zeiten. Und darum kann sich der Mensch vollgläubig seinem Herrn und Heiland, seinem Schöpfer und Vater überlassen, so wie er sich einmal ihm zum Dienst angetragen hat. Er wird erfasst werden, so die Stunde des Wirkens für ihn gekommen ist. Er wird erfüllt werden mit göttlicher Kraft und voll sein der Liebe zu ihm. Er wird sich nicht mehr bedenken oder unschlüssig sein, sondern klar und deutlich liegt sein Lebensweg vor ihm. Er wandelt ihn, getrieben vom Geist Gottes, und führt nun die Mission aus, wie es Gottes Wille ist. Amen.